möchte diese, mein Verstand möchte das, mein Herz sagt du doch das, dann wirst du glücklich sein. Und mein Verstand sagt dazu immer wieder nein. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht tu ich dieses und vielleicht tu ich das. Ich weiß, für eins von beiden muss ich mich entscheiden. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Das Ziel meiner Wünsche, wo ich am glücklichsten bin. Meine Gedanken zögern und schwanken und ich weiß nicht wohin. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht mal.